Angstzustände mal beschreiben? Anfängt zu tanzen. Zwei Phobos versuchen ihn herunterzuziehen. Er wehrt sich. Schließlich stehen die Phobos auch auf der Mauer. Wollen wir mal festnehmen. Ich bin fällt in meine Richtung. Die Phobos schreien halt oder wir schießen. Wie sah der Mann aus? Friedlich sah er aus. Ja, sehr friedlich. Wie war sein Name?